Erste, als Mitarbeiter Gottes bitten wir euch, dass ihr die Gnade, die ihr von ihm empfangen habt, nicht ungenutzt lasst. Zweiter, Gott sagt nämlich, dass er uns zur richtigen Zeit erhört und am Tag der Rettung geholfen hat, weshalb jetzt der entscheidende Moment für das Heil ist. Dritter, wir möchten niemanden durch unser Verhalten verärgern, damit unser Dienst für Gott nicht verspottet oder kritisiert wird. Vierter, stattdessen zeigen wir in jeder Situation, dass wir Diener Gottes sind, indem wir viele Schwierigkeiten und Nöte mit großer Geduld ertragen. Fünfter, wir erleben körperliche Gewalt, Gefängnisstrafen und Unruhen, während wir hart arbeiten, oft nicht schlafen und auf Essen verzichten. Sechster, wir beweisen uns durch ein reines Leben, durch Erkenntnis und Geduld, wobei uns der Heilige Geist und eine aufrichtige Liebe leiten. Siebter, wir verkünden die Wahrheit mit der Kraft Gottes und nutzen die Gerechtigkeit als Waffe, um uns zu verteidigen und anzugreifen. Achter, manchmal werden wir geehrt und manchmal beleidigt, obwohl wir die Wahrheit sagen, behandelt man uns oft wie Betrüger. Neunter, obwohl wir bekannt sind, behandelt man uns wie Fremde, wir sind oft in Lebensgefahr, aber wir leben immer noch, weil Gott uns bewahrt. Zehnter, wir sind oft traurig, aber dennoch voller Freude, wir sind zwar arm, aber wir machen viele Menschen durch den Glauben reich. Elfter, liebe Korinther, wir haben ganz offen mit euch gesprochen und unser Herz weit für euch geöffnet, weil ihr uns wichtig seid. Zwölfter, in unseren Herzen ist genug Platz für euch, aber in euren eigenen Herzen ist es eng geworden, da ihr euch verschließt. Dreizehnter, ich spreche zu euch wie zu meinen eigenen Kindern und bitte euch, dass ihr mir mit der gleichen Offenheit begegnet. Vierzehnter, verbindet euch nicht mit Menschen, die nicht an Gott glauben, denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit passen niemals zusammen. Fünfzehnter, es gibt keine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Teufel, genauso wie ein Gläubiger nichts mit einem Ungläubigen gemeinsam hat. Sechzehnter, der Tempel Gottes hat nichts mit Götzen zu tun, da wir selbst der Tempel des lebendigen Gottes sind, in dem er wohnen möchte. Siebzehnter, deshalb fordert der Herr uns auf, uns von ihnen zu trennen und nichts Unreines zu berühren, damit er uns annehmen kann. Achtzehnter, er verspricht uns, dass er unser Vater sein wird und wir seine Söhne und Töchter sein dürfen, sagt der allmächtige Herr.